rappen auf dem Grabstein. Ich sorge nicht für Punchlines, sondern für Schlagzeilen. Kann es sein, dass Journalisten nur gescheiterte Rapper sind? Ich bin ein Sexsymbol wie Pamela Anderson. Du bist ein kleines Kind, Bitch, wir sind nicht gleichgesinnt. Du schreibst Kommentare und dich tönt, wenn ich was scheiße bin. Bist du gegen einen von uns, sei sicher, ich hasse dich. Kunden aus der Schaffenburg kriegen rasch Rattengift. Ich bin wie M.O.R. gegen die Kultur. Hip-Hop schwul, ich mach nur Rap, deine Jacke ist purpur. Farben bedeutet, du musst wirklich gerne blasen. Schwule Rapper machen Merch, darunter Crew-Logo fahren. Bäder, ich schau deine Station, zünd sie an. Dorsch ist bald tot, als nächstes kommt Mauli dran. Ich betreib schwarze Magie, das hier ist kein Sprechgesang. Rapper killen ist mein Job, bin auf Beruf wie Sensenmann. Ich hab den Chopper, Chopper und schieß auf Opfer, Opfer. MCs fordern jetzt die Hack ein, doch ich hack nur Hopper. Vollgekippte Hippies sagen was von Peace, doch LOL und Doppel-J stehen nur für Krieg. Ich hab den Chopper, Chopper und schieß auf Opfer, Opfer. MCs fordern jetzt die Hack ein, doch ich hack nur Hopper. Vollgekippte Hippies sagen was von Peace, doch LOL und Doppel-J stehen nur für Krieg. Es ist Mütze Hund, der Typ, der alles klar macht. Ich steh vor der Fashion Week und trink mein Bier wie ein Japaner. Ich seh aus wie ein Gangster, One Percent, das hat Udara. Und deshalb lade ich die Shadi nach und fick euch auf der Straße. Und du suchst noch Booker für den Club, du Nuttensohn. Du kannst mir mal den Buckel runterrutschen, yo. Und mal gucken, ob du immer noch feierst, bitte, wenn ich dir mit einem Feuerlöscher in die Scheide spritze. Hören sich meine Tracks an und bekennen sich zum Eigentum von Matze, dem Vollstrecker. Deine Crew läuft an meinem Haus vorbei. Ich rufe Rap, schwul, die Cops stehen vor der Tür und ich sag, aus der Essensluke. Meine Direktorin hat mir so oft eingeredet, lass das mit dem Rappen sein und mach als Pornostar Karriere. Doppel-J-L-U-L. Wir führen Krieg gegen die Szene und schwängern Bitches, bis die Bäuche platzen wie Friedensverträge. Ich hab den Chopper, Chopper und schieß auf Opfer, Opfer. MCs fordern jetzt die Hack ein, doch ich hack nur Hopper. Vollgekippte Hippies sagen was von Peace, doch LOL und Doppel-J stehen nur für Krieg. Ich hab den Chopper, Chopper und schieß auf Opfer, Opfer. MCs fordern jetzt die Hack ein, doch ich hack nur Hopper. Vollgekippte Hippies sagen was von Peace, doch LOL und Doppel-J stehen nur für Krieg. Das ist Rap in bösen Zungen, wir verbrennen eure Ernte und vergiften eure Brunnen. Wir errichten eine Diktatur im Hof in diesem Land und legen deutschen Hip-Hop-Großkonzernen die Daumenschrauben an. Oh, guck, wie ich das Blut aus Schädeln von Rappern trinke. Ich bin wie Donald Trump gegen das Establishment. Deine Jam beginnt, ich komm auf einem schwarzen Pferd und zieh eine riesige Nase Koks von meinem Bastardschwert. Ich entwerte meine Gegner, denn ich bin ein Savage wie der erste Europäer. Selbst in der Gebiete, scheiß auf Tinder-Matches. Ich flieg jede Woche auf den Blocksberg und fick mir Hexen, yeah. Ah, was willst du tun? Ich komm auf die Bühne und schlachte ein Huhn. Du und deine Schwulfreunde sind immer gut drauf. Ich trete deiner Crew bei und löse sie